الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen, Lob und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, wir möchten heute inshallah ta'ala uns einem edlen Hadith widmen, der zu der Situation passt, in der wir uns heute befinden, sowohl hinsichtlich des Fastens als auch allgemein. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Alle Taten begehen die Menschen für sich selbst, bis auf das Fasten. Es ist für mich und ich werde es vergelten. Und wahrlich, der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Moschus. Dieser edle Hadith, den gilt es zu verstehen und zu verinnerlichen. Was bedeutet es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bzw. Allah, denn das ist ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith, er sagte, jede Tat begeht der Mensch nur für sich selbst. Was heißt er begeht für sich selbst? Wir machen doch das Salah und das Fasten und die Zakat und alles machen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, außer dem Fasten, außer das Fasten, denn es ist nur für mich und ich werde denjenigen dafür belohnen. In diesem edlen Hadith, wenn wir mit dem zweiten Teil des Hadithes beginnen, in dem es heißt, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah lieber ist als der Geruch von Moschus, an diesem edlen Hadith erkennen wir, liebe Geschwister, einen wichtigen Grundsatz, und zwar das, was die Menschen als gut empfinden, das, was die Menschen als richtig empfinden, ist auch wirklich nur dann gut und richtig, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es auch als gut und richtig bezeichnet hat. Ansonsten, die Menschen empfinden den Geruch von Moschus angenehmer als den Geruch als den Mundgeruch des Fastenden. Meine lieben Geschwister, sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri bei Abu Dawud und anderen, er sagte, dass der beste Geruch, den ihr benutzt, oder das beste Parfüm, das ihr benutzt, ist das des Moschus. Meine lieben Geschwister, das Fasten ist eine gewaltige Ibadah, die Allah azza wa jal für uns gesetzlich gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zu diesem Fasten geleitet, unsere Herzen dafür yani, so geleitet, dass wir fasten und diese Bereitschaft im Herzen haben, auch zu fasten. Und er hat subhanahu wa ta'ala die anderen Menschen davon abgebracht. Manche der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen waren der Ansicht, dass das Fasten die beste Ibadah schlechthin ist. Manche waren der Ansicht, dass das Fasten die beste Ibadah überhaupt ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith das Fasten besonders hervorgehoben hat. Auch wenn die richtigere Ansicht unter den Gelehrten der Mehrheit der Ulama ist, dass das Salah die beste Ibadah überhaupt ist. Es gibt keine bessere Ibadah als das Salah an sich. Wie dem auch sei, in diesem edlen Hadith sagt Allah Azza wa Jal, dass jede Tat der Mensch für sich selbst begeht. Was heißt dieser Satz? Manche Gelehrte, es gibt verschiedene Erklärungen zu diesem Hadith und eine der interessantesten Erklärungen ist die folgende. Die Taten, liebe Geschwister, am Tag der Auferstehung, wieso begeht der Mensch sie für sich selbst? Das Fasten macht er auch für sich selbst, er will dafür Yawm al-Qiyam belohnt werden. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Taten ist der folgende. Am Tag der Auferstehung haben viele Menschen anderen Menschen Unrecht getan. Und wenn du jemandem anderes Unrecht getan hast am Tag der Auferstehung, gibt es am Yawm al-Qiyam kein Euro und keinen Cent mehr, mit dem du deine schlechten Taten ausgleichen kannst. Und der andere, der sein Recht von dir haben möchte, du kannst ihm kein Geld mehr geben, kein Gold und kein Silber. Und deswegen muss man ihm von seinen eigenen Taten geben. Du gibst ihm von deinem Salah, du gibst ihm von deinem Dua, du gibst ihm von deiner Zakat, du gibst ihm von deiner Hajj und so weiter und so fort. Möge Allah uns davor bewahren. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass am Tag der Auferstehung wird es Menschen geben, die mit rechtschaffenen Taten erscheinen werden, die so groß sind wie die Berge. Aber sie haben den einen beleidigt, den nächsten geschlagen und den nächsten mit ihm gezankt und so weiter. Und sie haben von dem einen Geld genommen und zu Unrecht ihr Vermögen verzehrt. Und dann bekommt jeder Einzelne, den er Unrecht getan hat, von seinen eigenen Taten etwas ab. Jeder Einzelne bekommt von seinen eigenen Taten etwas ab. Und sollte dann diese Person selbst keine guten Taten mehr haben, was geschieht dann? Naja, dann bekommt er die schlechten Taten des anderen und dann wird er in die Hölle gestoßen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die Ausnahme ist, genau das darum geht es, und die Ausnahme ist das Fasten. Die Ausnahme ist das Fasten. Derjenige, der anderen Menschen Unrecht getan hat, ihm wird von seinem Salah genommen, von seiner Zakat genommen, von seinen guten Taten genommen, außer vom Fasten. Das Fasten ist für Allah Azza wa Jalla bestimmt und davon wird kein Gläubiger etwas abbekommen. Davon wird am Tag der Auferstehung kein Gläubiger, das heißt diejenigen, denen du Unrecht getan hast, kein Gläubiger etwas davon abbekommen. Und was darauf hinweist, ist die folgende Überlieferung im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kullu al-amali kaffara wa sawmu li wa ana ajzi bih. Das heißt, jede Tat, die der Mensch begeht, ist eine Sühne für ihn. Ist eine Sühne für ihn. Das heißt, ein Ausgleich für die Fehler, die er machen wird oder die er gemacht hat. Und das haben wir gerade eben erklärt am Tag der Auferstehung, wie das ist. Und auch sagte, aber das Fasten ist für mich. Das Fasten ist also keine Sühneleistung für die Fehler mit anderen gegenüber. Das Fasten ist für mich und ich werde ihn dafür belohnen. Und das Besondere am Fasten ist selbstverständlich, meine lieben Geschwister, dass das Fasten im Gegensatz zu den anderen Taten zwar auch eine Tat ist, aber eigentlich, wenn man das genau betrachtet, was macht denn der Fastende? Er macht eigentlich gar nichts. Er unterlässt etwas. Das heißt, es ist eigentlich keine Tat, die er macht im eigentlichen Sinne, sondern eine Unterlassung, die Unterlassung einer Tat. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen zeigt sich dadurch, dass wenn jemand eine Tat macht, dann kann jeder sehen, dass er diese Tat macht. Und dann ist die Gefahr des Riya, die Gefahr des kleinen Schirk, die Gefahr der Augendienerei groß, weil du etwas machst, um vielleicht gesehen zu werden. Aber beim Fasten handelt es sich um eine Unterlassung. Du machst nichts. Und deswegen, selbst der Engel, der mit dem Schreiben der guten Taten beauftragt worden ist, er kann auch nur sehen, dass du nichts isst und nichts trinkst von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Aber er kann deine Absicht nicht wissen, außer wenn Allah Azza wa Jal ihm das mitgeteilt hat. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass man fastet für jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal oder Allah darin zum Teilhaber macht, ist eigentlich 0,0. Und deswegen ist diese Art der von Ibadah eine der wertvollsten und edelsten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und was bedeutet der Satz im heiligen Hadith? Ich werde ihn dafür belohnen. Ist es nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der den Menschen für alle Taten belohnen wird? Gibt es am Tag der Auferstehung denn jemanden anderes, der jemanden belohnt wird? Gibt es nicht. Aber das Fasten, liebe Geschwister, hat eine besondere Stellung bei der Belohnung. Die Taten normalerweise werden 10-fach vergolten, aber das Fasten, Allah Azza wa Jal lässt es für sich und er wird subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung bestimmen, wie viel der Mensch brauchen wird an Vervielfachung seiner Taten. Wie viel brauchen wir? Erhoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er subhanahu wa ta'ala, wenn er sieht, dass ein Mensch mehrere gute Taten braucht, dass er ihm diese Tat durch das Fasten insha'Allah ta'ala vermehrt, sodass er am Tag der Auferstehung davonkommt. Denn Allah Azza wa Jal sagte im edlen Koran Karim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Das bedeutet auf Deutsch sinngemäß übersetzt, den Geduldigen wird ihr Lohn am Tag der Auferstehung ohne zu messen beikommen. Das heißt, die Geduldigen yawm al-Qiyamah werden ihre Belohnung yawm al-Qiyamah bekommen, ohne dass abgewogen wird. Du hast eine Tat gemacht, dann bekommst du eine Hasara. Du hast zwei Taten gemacht, bekommst du zwei und mal 10. Das beim Fasten ist nicht der Fall. Und deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, ich schwöre bei Allah, es wird zu diesem Zeitpunkt kein Hohlmaß und keine Waagen mehr geben. Es wird kein Hohlmaß und keine Waage geben, mit dem man die guten Taten abwägt. Denn dieser Mensch war geduldig und wenn jemand geduldig oder die Fastenden, liebe Geschwister, sind zweifellos die geduldigen Menschen. Und deswegen sagt Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, mit den Geduldigen dieser Ayah sind die Fastenden gemeint. Und gemeint ist in erster Linie. Die Fastenden sind in erster Linie damit gemeint, eher als jeder andere. Und so berichtet uns ebenfalls Jabir ibn Abdullah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat, diejenigen Menschen, die keiner Prüfung unterzogen worden sind, Diejenigen Menschen, denen es in diesem Leben gut ging, Ahlul Afiyah, das sind die Menschen, die meisten von uns, die gar nicht oder kaum geprüft werden im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, im Gegensatz zu anderen Menschen, die Kriege durchmachen, möge Allah azza wa jalla ihnen beistehen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Menschen, denen es in dieser Zeit gut ging, sie werden am Tag der Auferstehung, wenn sie sehen, wie die anderen Menschen, die geprüft worden sind, wenn sie sehen, wie die anderen Menschen, die belohnt werden, die geprüft worden sind, wie sie belohnt werden, Yawm al-Qiyamah, sie werden sich wünschen, dass ihre Haut mit Scheren zerschnitten würde in diesseits. Sie werden sich wünschen, dass ihre Haut mit Scheren zerschnitten würde in diesem Leben. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, die inhaltlich ähnlich ist, beinhaltet allerdings eine Schwäche, auch wenn Imam Suyuti rahimahullah sie als Hasan bezeichnet hat. Er sagte, am Tag der Auferstehung wird der Märtyrer kommen und es wird ihm mit ihm abgerechnet. Und dann wird derjenige kommen, der gespendet hat, und es wird ebenfalls mit ihm abgerechnet. Das heißt, je nachdem, was er gemacht hat, bekommt er dafür die Belohnung. Und danach werden diejenigen Menschen kommen, die einer Prüfung unterzogen worden sind. Das heißt, die Leute, die geprüft worden sind durch Kriege, durch Krankheiten, durch Allah subhanahu wa ta'ala weiß durch was, jeder gemäß seinem Anteil an der Prüfung. Sie werden kommen und es wird für sie keine Waage aufgestellt werden. Und es wird für sie kein Buch gebracht werden, du hast das gemacht, du bekommst das dafür, sondern es wird, liebe Geschwister, die Belohnung, sie werden regelrecht mit der Belohnung übergossen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sie werden regelrecht mit der Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala übergossen. Und diejenigen, denen es in diesseits wohl ging, sie werden sich wünschen, dass sie in diesseits, dass ihre Häute, ihre Körper, woher diesen Hadith heißt, ihre Körper mit den Scheren zerschnitten worden wären. Dieser Hadith hat Imam al-Tabarani in al-Mu'jam al-Kabir überliefert. Und die Belohnung des Fastenden fängt in diesseits an, noch vor dem Jenseits, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es gibt drei Personen, deren Bittgebete nicht zurückgewiesen werden. Das Bittgebet des Vaters, das heißt für seinen Sohn, das Bittgebet des Fastenden und das Bittgebet des Reisenden. Deswegen, meine lieben Geschwister, macht viel Dua, während ihr am Fasten seid. Macht viel Dua, während ihr am Fasten seid, und macht Bittgebete für eure eigenen Kinder. Und macht nicht wie die Unwissenden unter uns, die Bittgebete teilweise sprechen gegen ihre eigenen Kinder. Und macht Bittgebete für eure Geschwister in Palästina und macht Bittgebete für eure Geschwister im Irak und in Burma und in Zentralafrika und überall dort, wo man unsere eigenen Geschwister verletzt und tötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es den Ungerechten eben sprechend dementsprechend vergelten. Und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Wohlbefinden für euch selbst, denn das sind Dinge, die Allah azza wa jalla unter den Menschen verteilt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran al-Karim, das sind die Tage, die Allah unter euch wechseln lässt. Einmal ist dort ein Problem, dann ist es hier und wieder dort. Allah azza wa jalla macht es, wie er will. Und er hat alles unter Kontrolle und er steuert alles subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, achtet auch darauf, während ihr fastet, dass ihr euer Fasten nicht zerstört. Und lasst nicht zu, dass andere Menschen euer Fasten zerstören. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch am Fasten ist, dann soll er nichts Unnützes sprechen und er soll auch nicht laut schreien. Und sollte jemand ihn beleidigen oder sollte jemand ihn angreifen, dann soll er sagen, ich faste. Und gemeint ist mit ich faste, sowohl ich faste, soll er sagen, mit der Zunge, als auch mit seinem Körper. Denn Fasten bedeutet, Abstand zu halten von einer Sache, innezuhalten. Und wenn er innehält, das heißt, er hält inne nicht nur vom Beleidigen, sondern er hält auch inne von irgendeinem unnötigen Konflikt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die fasten, so wie Allah azza wa jalla es von ihm verlangt hat. Wa sallallahu wa sallam, mubarak ala nabiyyina Muhammad.